Mike Vester ist 1939 geboren und gehörte Anfang der 60er Jahre zu den Vordenkern des SDS, damals noch eine relativ überschaubare Gruppierung. Wie viele Mitglieder hatte der SDS? 840. Zahlende Mitglieder. Aber ja, ich habe die Kartei geführt, ja, ist das wissen. Aber wir haben mal 1200 angegeben. Dann gab es Förderung, oder? Ja, das haben alle so gemacht. Ein wichtiges Organ in dieser Zeit, ich habe meine Ausgabe mitgebracht, die Neue Kritik, wurde auch 1960 gegründet. Ja. Man sieht schon, das ist ein relativ ungewöhnliches Format, auch für heutige Vorstellungen. Das fand ich ganz bemerkenswert. Also wer sich wie ich mit den Zeitschriften der sozialistischen Linken der 50er Jahre befasst hat, der weiß, das waren relativ ziemlich üble Bleiwüsten, relativ wenig Bilder, relativ klassische Formate. Und da hob sich natürlich so eine Zeitschrift, auch Neue Kritik, kleingeschrieben, konsequent, ziemlich deutlich vom bisherigen Erscheinungsweisen ab. Für mich ist jetzt auch an dieser Phase relativ vieles neu. Wir haben zweimal etwas länger telefoniert, aber die wissenschaftliche Forschung, gerade über die Phase des SDS nach dem Ausschluss aus der SPD, ist noch weitgehend gar nicht systematisch erforscht, also im Sinne, dass jetzt viele Quellen gehoben worden sind. Es gibt zwar schon einige Publikationen dazu, aber sagen wir mal doch auf einer relativ beschränkten Quellenlage. Aber vielleicht mal zu dir. Du bist aufgewachsen in Holzminden und vielleicht sagst du noch mal was so zu dem Hintergrund. Du hast nämlich ja nicht im SDS angefangen, sondern schon als Schüler an der Schule warst du aktiv und in der Jugendbewegung. Das ist ja ein relativ unbekanntes Kapitel, so die Traditionen der Jugendbewegung. Wie wird man Linker? Ich denke, da gibt es immer Vorbedingungen, die man hat. Das passiert nicht, dass man eines Tages die Zeitung liest oder dass Rudi Dutschke oder so, dass das wie so ein Erweckungserlebnis über einen kommt. Die Journalisten haben diese Vorstellung, manche. Manche Journalisten haben auch die Vorstellung, wie Herr Gözali, dass die Bewegungen entstehen so nach dem Führergefolgschaftsprinzip. Es gibt irgendwelche Führer und dann folgen die Leute denen, weil die ihnen das sagen. Gözali meint, weil Bernd Rabeel hat so ein paar autoritäre Sachen gesagt, auch schon in der Dutschke-Zeit. Und das hat er gesagt, ja, wenn der das gesagt hat, dann waren wohl alle so. Und diese rechtsradikale Herkunft. Aber es gab schon damals im deutschen Bürgertum, und ich komme aus einem Teil des Bildungsbürgertums, aus einer teils akademischen, teils Handwerkerfamilie, mit dem Protestantismus, und ich komme aus diesem Protestantismus, gewisse Werte und auch gewisse historische Erfahrungen. Und dazu gehörte insbesondere, dass ein ganzer Teil des Bildungsbürgertums in der Zeit schon seit dem Ersten Weltkrieg spätestens nicht rechts stand mehr. Weil durch die schreckliche Erfahrung des Ersten Weltkriegs, da ist mein Großvater gefallen beispielsweise, wurde einem klar, dass man als Bürgerlicher auch links stehen konnte. Das war eine Entwicklung, oder es gab Familientraditionen. Unsere Familie war zum Beispiel sehr stark pädagogisch interessiert. Die leiten sich von Pestalozzi beispielsweise her. Das war ja zur Zeit der Französischen Revolution. Es hat immer fortschrittliche Teile des Bürgertums gegeben. Und aus so einem Zusammenhang komme ich selbst. 39 geboren, 46 eingeschult, 50 bis 59 auf einem relativ konservativen Gymnasium gewesen. Und die hauptpolitische Erfahrung war der Kalte Krieg. Der Kalte Krieg von Ost und West. Das heißt also, was uns erschüttert hat, war 1953 die Niederschlagung des Arbeiter- und Volksaufstands in Ostdeutschland. Das war meine erste politische, aber auch die Luftbrücke mit Berlin. Dann, das war schon eher, das kriegt man auch als Kind mit. Und später 1956 die Niederschlagung des Ungarnaufstandes. Das hat mich politisiert. Eigentlich bin ich ein 1956er. Gerade mit Wolf Wernstedt ausgetauscht, dass es so frühere Jahre gibt, die Schlüsseljahre sind. 1956 haben auch die Franzosen und Engländer einen Bombenangriff auf den Suezkanal gefahren und den Suezkanal so zerbombt, dass er, ich glaube, jahrzehntelang nicht wieder eröffnet werden konnte, weil Ägypten eine unabhängige neutralistische Politik gegen die Blöcke angefangen hat unter dem damaligen Präsidenten Nasser. Das heißt also, es gab Erfahrungen, die einem klar machten, dass diese Konfrontation der Blöcke eine Wahl zwischen Pest und Cholera gewesen ist. So haben viele das erlebt, ich ganz bestimmt. Und nun war nach der Nazizeit ja auch die Frage, dass es was zu verarbeiten gab an der deutschen Geschichte. Und in der Gegenwehr gegen die Älteren und auch gegen andere Fraktionen, meinetwegen des Bildungsbürgertums, suchte man nach Orientierung. Und die erste Orientierung war mit Sicherheit der Pastor Niemöller, ein früherer U-Boot-Kommandant und dadurch gewissermaßen vor den rechtschaffenden Deutschen legitimiert, der gegen diese Wiederbewaffnung gestritten hat als linker Protestant. Da sind schon meine Eltern übergelaufen und haben nicht mehr CDU gewählt in der Zeit. Und gleichzeitig, was machte ich als junger Mensch? Da gab es eine jugendbewegte Gruppe. Die jugendbewegten Gruppen kamen ja noch aus dem mehr deutsch-konservativen Teil. Die entwickelten sich in der Zeit auch schon nach links. Viele Leute, die ich später im SDS wieder getroffen habe, kommen aus diesen jugendbewegten Gruppen. Ich auch. Da lernt man Solidarität, Gruppenwerte und man lernt auch, sich auseinanderzusetzen. Eine andere Sache war von den Amerikanern eingeführt, die Schülermitverwaltung. Das heißt, der Versuch, ein Stück Demokratie an den Schulen zu praktizieren. Das gab es auch in Niedersachsen. Und als ich dann durch diese Ereignisse politisiert war, habe ich mich engagiert auf Landesebene. Ich war stellvertretender Landesschülersprecher. Ich habe einen Landesverband zur politischen Bildung mit aufgebaut, ein Info gemacht. Der hieß Politischer Arbeitskreis Niedersachsen, hieß dieser politische Teil von der Landes-SNV. Wir hatten ein Netzwerk über alle Schulen und wir haben diese Filme zum Beispiel über Auschwitz und über die Häftlingslager, die man dann 1945 vorfand, die haben wir gesehen und haben überlegt, was man machen kann. Wir haben uns mit unseren Nazi-Lehrern auseinandergesetzt. Ich habe das veröffentlicht, was unsere Nazi-Lehrer in der Schule erzählt haben. Die mussten zum Ministerium fahren und sich rechtfertigen. Das heißt, sie haben das von sich aus getan. Ich wollte denen gar nichts. Ich wollte nur, dass veröffentlicht wird. Denen ist auch nichts passiert. Aber es gab eine Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit. Und das konnte man als Schüler auch machen. Das konnte ich als 16-Jähriger auch machen. Das war gar keine Frage. Wir hatten in Flotow politische Bildung. Da lernte ich zum Beispiel einen Assistenten des Politikprofessors Theodor Eschenburg kennen. Dieser Assistent erzählte uns, dass nicht alle Sozialisten bekloppt und Stalinisten wären, sondern es hätte auch Rosa Luxemburg gegeben und es hätte die Räte gegeben und der Sozialismus hätte auch eine ganz demokratische Richtung. Das war mir ganz neu. Ja, das hatte ich noch nicht gehört. Und dass es so eine Richtung gab, dieser Assistent war Johannes Anjuli, der später in Berlin war, erst war dann Assistent in Köln. Und solche Leute lernte man dann kennen. Dann haben wir angefangen, Marx zu lesen. 56, also 15, 16-Jähriger. Und dann haben wir gesagt, das ist natürlich alles Ideologie, das stimmt nicht. Dann haben wir neben Marx Geschichte über die ursprüngliche Akkumulation ein Buch von Trevelyan, englische Sozialgeschichte, der war unverdächtig. Und plötzlich stand da das Gleiche drin wie bei Marx, also hatte der gar nicht gelogen. In der Naivität haben wir das so erlebt. Das war die gleiche Zeit, in der Peter von Oertzen die Marxismusstudien bei der Evangelischen Akademie gemacht hat und die auch die Frühschriften von Marx sozusagen wieder gelesen hat, diesen Humanismus auch wieder entdeckt hat. Und diese humanistischen Werte, das waren ja auch die Werte des progressiven Protestantismus. Und von diesen humanistischen Werten aus wurden auch die Systeme kritisiert. Und das war, was uns auch zusammenbrachte. Und das brachte uns eigentlich auch in die demokratische Arbeiterbewegung. Das waren die 50er Jahre. Die Jugendbewegung, die Schülermitverwaltung und die linksprotestantische Richtung in der Adenauer Zeit. Viele, die im SDS waren, waren sozusagen vorher anpolitisiert. Das waren Schülerzeitungsredakteure. Sie kennen den Namen Michael Rutschki beispielsweise, der war Junge Presse Hessen. Manfred Liebel war Junge Presse Hessen, Herbert Schmelz. Und das bedeutete aber, dass die Gruppen, die sich dann an der Uni trafen, klein waren. Ich habe angefangen, in Hamburg zu studieren. Wie groß war da der SDS? Der Hamburger SDS hatte zwischen 45 und 55 Mitglieder. Das war eine große Gruppe. Die traf sich im Gewerkschaftshaus, das gleichzeitig das Parteihaus war. Das war für uns ganz natürlich. Wir hatten einen Mittagstisch bei der Volksfürsorge. Wir waren in die Arbeiterbewegung eingebettet. Wir lernten, wie man eine Versammlung leitet, wie man nicht dazwischen redet, von den Ausläufern der Arbeiterbewegung. Wir hatten ein paar Kommunisten da, DDR-Kommunisten. Das waren die von der Zeitschrift Konkret, die damals, die später auch zugegeben worden ist, von Osten finanziert worden ist und die Ulbricht-Linie vertreten hat. Und wir hatten mit denen erbitterte Auseinandersetzungen. Wir hatten aber auch mit dem rechten Flügel der SPD erbitterte Auseinandersetzungen, weil die sich an die NATO annähern wollten. Und wir wollten doch sowas wie Disengagement, Abrüstung und so weiter, das, um diesen kalten Krieg vom Tisch zu kriegen. Das heißt, es war von Anfang an Streit da und der Streit hat uns eigentlich dazu gebracht, besser nachzudenken über unsere Argumente. Ich habe dann ein Jahr in Hamburg studiert. Das war eine unheimlich lebendige Atmosphäre. Damals hatte ein Hamburger Historiker, Fischer, Fritz Fischer, das könnte sich heute keiner mehr vorstellen, die deutsche Kriegsschuld von 1914 publiziert. Das wollten die Deutschen damals noch nicht glauben. 1959, 60 habe ich angefangen zu studieren. Da saßen wir dann alle. Und da saßen auch viele, die später als Historiker Lehrstühle bekommen haben oder so. Wir gingen alle zu Fischer in dieser Rotunde in der Nähe vom Dammtor, wo diese Vorlesungen waren. Da musste man sein. Wir saßen bei Landshut, der noch aus der jüdisch-philosophischen Intelligenz kam. Da saßen wir mit seinen Assistenten Hegel. Mühsam, ja, diese Sprache, ja, und so weiter. Das war ganz schrecklich, aber ich habe mitunter viel Schweiß also die Philosophie des Rechts durchgearbeitet und da die ersten Informationen über soziale Klassen. Hegel hat nämlich 1820 Ricardo gelesen und der hat gesagt, wenn das so weitergeht. Chelsky war da, der konservative Soziologe. Da konnte man hingehen und sich einwickeln lassen in die Tatsache, dass nun wir gar keine Klassen mehr da waren. Auch Dahrendorf war noch da, der war noch in Hamburg, der hat ja gesagt, es gibt soziale Klassen, aber das muss so sein, weil einige sind eben immer besser als die anderen und deswegen muss es Klassen geben. Da hatte man eine andere Ansicht. Karl Martin Wolten werden Sie jetzt nicht mehr kennen, das ist der akademische Lehrer von Beck und Radel und Kreckel gewesen, die dann später die Individualisierungstheorie aufgemacht hat. Es gibt keine Klassen, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied gewissermaßen. Aber nicht jeder Schmied hat Glück. Nee. Ja, das hat er später, 20 Jahre nach seinem Buch, auch zugegeben, aber nicht öffentlich. Du bist dann nach Frankfurt gegangen und Frankfurt gilt ja so ein bisschen als die heimliche linke Hauptstadt der alten Bundesrepublik. Ja. Also allein durch die relativ linke Sozialdemokratie, also über Viola Lang hatten wir schon gesprochen, die IG Metall natürlich als doch relativ politisch oppositionelle Gewerkschaft. Dann die Neue Kritik erschien ja auch zuerst in Frankfurt. Was waren denn da so die hauptsächlichen geistigen Einflüsse? Kann man ja, da schon so sagen, dass Horkheimer und Adorno so eine große Strahlkraft gehabt haben? Das waren Kultprofessoren und die wussten das auch, diese Aura um sich zu verbreiten. Aber die Atmosphäre in dem Institut war kalt und autoritär, soweit das von Adorno und Horkheimer ausging. Das war keine Atmosphäre, die mir gefallen hätte. Aber das war ein Institut, wo auch viele Blumen geblüht haben. Und das auch unter Adorno und Horkheimer, da lehrte Helge Prost, die später die feministische Theorie auch mitbegründet hat, bei der habe ich auch übrigens mein Diplom geschrieben über einen amerikanischen linken Autor, nämlich Mills. Das konnte ich bei Adorno nicht. Da ging ich rein und sagte, ich habe das und das Thema, dann sagte sie, machen Sie mal und nach anderthalb Minuten war ich wieder draußen. So einen Betreuer wollte ich nicht haben. Frau Prost hat zwar vieles also nicht verstanden sozusagen, was wir Linken wollten, aber sie hat immer zugehört, wir wurden da ernst genommen. Auch bei verschiedenen Ansichten. Und dann war dort sehr wichtig Ludwig von Friedeburg, der später neben von Oertzen parallel und Rau Kultusminister war in Hessen und die Gesamtschulen und diese Reformen da eingeführt hatte. Bei dem machten wir Industriesoziologie. Friedeburg machte mit dem Assistenten Habermas damals eine große Studie, Studenten und Politik. Wir wollten ja wissen, wie die Studenten politischer werden konnten, wenn wir nur so wenig Mitglieder hatten. Und zu sehen, ob es da ein Potenzial gab, das größer war. Es gab Manfred Teschner, ein sehr guter Industriesoziologe, es wurde Empirie gemacht. Und warum wurde das gemacht? Das wurde gemacht, weil auch die Frankfurter Schule wusste, erstmal, also es waren viel mehr Leute da, mindestens viermal so viel wie Horkheimer und Adorno zusammenzählen. Ja? Und es war sehr stark an der Arbeiterbewegung, an den Gewerkschaften orientiert. Und viele von den ehemaligen Absolventen von der Professoren in Frankfurt oder in Marburg, wo Abendroth war, oder aus Göttingen, was meines Erachtens der wichtigste linke Standort überhaupt in der Bundesrepublik war, gingen Leute und arbeiteten in den Gewerkschaften. Bernhard Tönnessen zum Beispiel wurde Berater von Otto Brenner, auch ein Hannoveraner. Diese Beziehung war für uns ganz, ganz wichtig. In der Adorno-Vorlesung, ich glaube Donnerstag um 5, waren alle. Ne? Wenn wir eine Demonstration hatten oder einen Zeitungsartikel, dann sagten irgendein Freund von mir, da kann ich nicht, da gehe ich zu Adorno. Das ging noch vor Politik. Das heißt, ich ging dann doch nicht hin, aber wir fingen an, so zu reden wie Adorno und so weiter. Aber ins philosophische Seminar ging schon nur ein kleiner Teil. Wir gingen aber zu Fetscher, der dann nach Frankfurt gewechselt war als Politologe. Wir konnten noch den alten Leopold von Wiese, den Begründer der deutschen Soziologie, kennenlernen. Der kam aus Köln angereist und hatte da einen Lehrauftrag. Ein alter Herr, würdig, sehr langsam sprechen. Es war eigentlich viel bunter und interessanter. Wir mussten interdisziplinär studieren, wir mussten Volkswirtschaft, Statistik, Geschichte machen. Das heißt, das war nicht unbedingt eine Adorno-Religion oder Schule, sondern das kritische Denken konnte man da besonders gut üben bei Adorno. Also bei aller Kritik an den Umgangsformen, das konnte man da sehr gut üben. Aber anwenden konnte man es auf ganz verschiedenen Bereichen und das haben wir natürlich auch gemacht. Ich bin in meinem zweiten Studienjahr, also im ersten war ich in Hamburg, da lernte man so die SPD und die Gewerkschaften kennen. Ne? Damals war noch Schmidt Innensenator beispielsweise. Dem hatten wir uns auseinanderzusetzen, noch nicht im Bösen. Und dann wuchsen die Spannungen mit der SPD. Das war ein großes Problem, aber darüber kann ich dann schrittweise erzählen. Und dann war ich das zweite Studienjahr 60/61 in Frankfurt, bin gleich in den Bundesvorstand gewählt. Ich war stellvertretender Bundesvorsitzender und die brauchten einen, der was organisieren konnte und der schreiben konnte. Und das konnte ich beides und ich konnte auch hart arbeiten, das habe ich auch gemacht. Und wir haben aber in Gruppe gearbeitet. Das Wichtige war, dass wir wirklich richtig umfassende Gruppenzusammenhänge aufgebaut haben. Neben der Anti-Atom-Bewegung war ja die Algerien-Solidarität von großer Bedeutung. Wie muss man sich das vorstellen? Was hat der SDS denn da eigentlich alles so konkret gemacht? Also erstmal die internationalen Kontakte hat man aus dem sozialistischen Zusammenhang geerbt, gewissermaßen. Und aus denen konnte man was machen. Das war auch mein Job, weil ich sowieso etwas international aufgestellt bin, auch von meiner Herkunft her. Wir haben immer eine intensive internationale Arbeit gemacht. Und die richtete sich erstens zwischen den sozialistischen Studentenbünden, die alle nach links gerückt waren, wir auch. Da spielte eine große Rolle Jürgen Seifert und vor allem Monika Mitscherlich, die spätere Monika Seifert. Die haben einen Kongress in Berlin gemacht gegen Atomwiederbewaffnung und so weiter. Der Internationalismus, wir hatten mit Singakuren in Japan Kontakt, in den Niederlanden, mit Politeia in Amsterdam, mit den Französischen, mit den Italienischen. Es gab Treffen, wo wir über eine gemeinsame Linie sprachen. Wir hatten über die Falken und die Naturfreunde Kontakte. Es gab eine Jugendinternationale, UC, International Union of Socialist Youth. Die war natürlich sozialdemokratisch gesteuert, aber da konnte man auch einen linken Flügel aufbauen. Das haben wir dann gleich gemacht. Und kaum war der SDS nach links gerückt, haben wir auch international ein bisschen Meinung gebildet. Interessant war, dass wir eben nicht nur Europäer waren, sondern auf der UCI und auch durch die direkten Kontakte nach Frankreich lernte man Leute aus der dritten Welt kennen. Da hat es die nationalen Unabhängigkeitsbewegungen und die Unabhängigkeitserklärungen, denn das Entstehen neuer, oft auch neutralistischer Staaten gegeben, die auch sehr stark noch an Tito orientiert waren. Unsere Kontakte nach Jugoslawien waren sehr gut. Südafrika war ja noch ein Rassenstaat, da hat es ein Massaker gegeben in Sharpeville, wo Leute von hinten in Massen erschossen worden sind. Diesen Protest haben wir alle gemacht. Wir haben einen Protest gemacht gegen die Ermordung des Ministerpräsidenten von Kongo, der wollte neutralistisch gehen, Patrice Lumumba. Das habe ich noch im Bundesvorstand organisiert. Es gab ja keine E-Mail, Telefon war zu teuer, also hatte man Zehnerblöcke, tippte das auf einer sehr lauten Maschine mit viel Hacken und so weiter, tippte ich es, morgen muss unbedingt demonstriert werden gegen Tshombe für die dritte Welt. Und schickte das und brachte das noch zum Postamt. Am nächsten Morgen um 7:30 standen in der Mainzer SDS-Gruppe mehrere Herren in Ledermänteln vor der Tür und sagten, sie machen doch heute eine Demonstration vor dem belgischen Konsulat. Das war damals Belgisch-Kongo. Dann haben wir gesagt, wieso, wie kommen Sie denn da drauf? Ja, Sie haben doch Post gekriegt, dass Sie die Demonstration machen. Sagt sie, die Post wird doch erst um 10 ausgeteilt. Haben Sie die vielleicht schon vor uns gelesen? Das heißt, wir lebten die ganze Zeit natürlich unter Überwachung von östlichen und westlichen und deutschen Sicherheitsorganen, die uns verdächtigten, immer auf der falschen Seite zu sein. Und eine der Sachen, die von uns am meisten geheim gehalten worden war, war aber die Solidarität mit Algerien. Der Algerienkrieg hat ganz Frankreich politisch zerrissen und bei uns gab es einige, die gut Französisch sprachen. Französisch spaltete sich die Linke, es entstand eine neue linkssozialistische Partei, die Verbindungen wurden gepflegt und dann wurden mit dem alten Cachevaux, das ist ein Renault-Auto, da passen eigentlich nur zwei Leute rein, aber dann wurden Massen von Franzosen, die verfolgt wurden, über die grüne Grenze gebracht nach Frankfurt. Die übernachteten dann bei uns abends in unserem Studentenheim und am nächsten Morgen waren die weg. Die wurden dann mit Hilfe von Deutschen, übrigens Juristen, irgendwie in Sicherheit gebracht. Die Annäherung und die Friedensverhandlungen mit Algerien kamen erst danach. Das heißt also, da gab es sowas wie eine Art Eisenbahn, so wie früher man aus dem amerikanischen Süden die Schwarzen nach Kanada geschmuggelt hatte. So haben wir jetzt die Algerien-Leute in Freiheit sozusagen gebracht. Und von wo ging da die Initiative aus, über die internationalen Kontakte zu den Franzosen? Das machte man ganz informell. Also das ist ja auch nicht aufgeflogen. Das war richtig und es war eigentlich auch nicht illegal. Und nachträglich gesehen ist Algerien dann unabhängiger Staat. Deswegen kann ich darüber reden. Das ist ja dann durch die Geschichte gerechtfertigt worden, dass das eine gute humanistische Aktion war. Es waren auch keine Terroristen, ja, es waren halt Leute, die auf der falschen Seite standen. Und die Kontakte sind informell vor allem von Monika Seifert und anderen organisiert. Das ging ja ohne Pass, ne, über die grüne Grenze. Solche Sachen haben schon stattgefunden. Nicht gearbeitet haben wir, das weiß ich definitiv, was den spanischen oder portugiesischen Faschismus. Wir hatten das kritisiert, auch den Kolonialismus der Portugiesen, sehr entschieden. Wir hatten einen portugiesischen Emigranten, Joaquim da Silveira, der bei uns wohnte. Das haben wir publizistisch gemacht. Franco-Kritik, Salazar-Kritik, die lebten ja damals alle noch. Und dann gleichzeitig die Amerikaner, die mit diesen ganzen Diktatoren zusammengearbeitet haben, wiederum kritisiert. Und Frankfurt war ja ein Zentrum auch des Militärs, des amerikanischen Militärs. Das war ein Ort, an dem man das auch besonders gut machen sollte und musste. Du hast die Einmischung oder Beeinflussungs- oder Überwachungsversuche von Geheimdiensten angeschnitten. Gab es denn so von Seiten der DDR, der Stasi, größere Versuche, da einen Fuß in die Tür zu kriegen, neben der konkret? Wir hatten oft die Falschen im Verdacht. Also wir wussten, dass wir beobachtet wurden. Die guten Agenten, die waren auch gut getarnt, das muss man sagen. Also die nettesten waren es eigentlich, die sich nachher als Agenten entpuppt haben. Wir hatten eine KP-Fraktion. Man muss wissen, die KPD war verboten. Es war eine sehr schwierige Situation, wir wollten die ja auch nicht ins Zuchthaus bringen und so, wir mussten uns aber doch mit denen auseinandersetzen. Wir verstanden das nicht, weil seit der Khrushchev-Rede von 1956 waren die Verbrechen des Stalinismus bekannt. Ja, warum musste man das alles nochmal sagen? Aber die waren total verbohrt. Das war praktisch eine religiöse Überzeugung. Es waren ganz kleine Gruppen, also mal 4, mal 6, mal 12. Das waren schwere Konflikte, aber die haben uns nicht bespitzelt. Das ist nicht deren Sache gewesen. Da war ein sehr nettes Ehepaar, das bei den Falken war, ein Journalist namens Piet Kromnicker und seine Frau Erika. Die reisten immer mit und die Falken waren links und die waren links und die machten Geschenke und machten immer Fotos. Die kriegten wir nachher geschenkt. Ich sagte, ja, das sind nette Leute, die schenken einem Fotos, aber die machen da viel mehr Fotos. Und wir hatten auch keinen Verdacht, dass die irgendwo hingehen. Der besuchte mich, als ich im Bundesvorstand war, in meinem Büro. Und dann gingen wir spazieren und als wir zurückkamen, sagte er, du, in deinem Zimmer brennt Licht. In meinem Studentenheim. Und als wir näher kamen, ging das Licht aus. Und ich sagte, ja, vielleicht war da einer. So, aber ich bin nicht drauf gekommen, dass er das war, der vielleicht mich auf einen Spaziergang eingeladen hatte, damit man da ein bisschen guckt, ne, was ich so für Akten habe oder so. Später, als dann die Mauer gebaut wurde, 1961, kam ein Anruf, der Hund ist überfahren worden. Das ist typische Agentensprache. Und dann sind die, bevor die Mauer gebaut worden ist, schnell über die Grenze nach Osten. Und dann kriegte ich von dem später nochmal einen Brief, ich wäre auch wissenschaftlich interessiert, da wollte er mich animieren, Berichte zu schreiben über das, was ich so erlebt habe. Habe ich nicht beantwortet, habe das ordentlich abgegeben, das auch jemand gezeigt, um zu sagen, dass ich das nicht mache, weil das war eine eiserne Regel, du machst auch nicht harmlos scheinende Sachen. Er hat mir das als journalistisch-wissenschaftliche Arbeit angedient, nicht als Agentenbericht. Wir sind sicherlich von verschiedensten Seiten bespitzelt worden. Auch von amerikanischer Seite. Das ist auch mit Sicherheit anzunehmen. Da habe ich auch Verdacht, aber der ist nicht so leicht zu belegen. Da gab es nur eine Taktik, ne? Das war so offen wie möglich zu sein. Und das, was man dachte, auch zu sagen, außer in der Algerien-Geschichte. Das war aber auch wirklich der einzige Fall, wo man das nicht gemacht hat. Wir haben gesagt, wir wollen mehr Demokratie und das wollen wir in der Tradition der Arbeiterbewegung und das wollen wir international und das haben wir auch zu unserer Überzeugung gemacht. Vielleicht mal zu einer internationalen Dimension, die ja noch wesentlich wichtiger fast ist als der Algerienkrieg, nämlich die Kontakte in die USA. Du bist ja 1960, 61 in den USA gewesen und hast da bei der Schwesterorganisation, muss man ja fast sagen, dem SDS in den USA, mitgewirkt, mitdiskutiert und auch eines der wichtigsten Manifeste der amerikanischen Linken, nämlich dem Paul Huron Statement, mitgearbeitet. Es heißt, es stammen auch zum Teil die Sachen von dir. Also du hast es mit dem Tom Hayden maßgeblich mitdiskutiert und du warst auch auf der entscheidenden Konferenz in Port Huron. Also ich wollte da studieren in den USA und die Kontakte hatten wir aber schon vorher. Ich muss noch vorweg checken, alles kam aus England. Ja? Die Jugendbewegung, die eigentlich so die Kultur aufmischte, seit 1962 die Beatles, eine ganz neue jugendkulturelle Oppositionsrichtung, die in der Alltagskultur im Vorpolitischen ansetzte, das kam nur aus England und das kam zuerst aus England. Und die Beatles haben auch die amerikanische schwarze Musik, die Rockmusik aufgegriffen und daraus sozusagen eine europäische Geschichte gemacht. Eine unglaublich wichtige Geschichte. Und das Zweite war, der Gedanke einer neuen Linken kam auch aus England. Aber Salinger und Jack Kerouac sind ja nun wirklich US-Gewächse. Na sicher. Natürlich werden die auch als Ahnherren mit angenommen. Es gab eine Zeitschrift, Universities and Lab Tribune, den Namen Stuart Hall und so sind vielleicht bekannt, Raphael Samuel und so weiter, in Oxford. Und dann gab es gleichzeitig eine Abspaltung von der kommunistischen Partei, die New Reasoner. Wenn man die zusammenfügt, dann kommt dabei New Left Review raus. Also die Zeitschrift war ursprünglich eine Bewegungszeitung. Da war zum Beispiel der Ostermarsch abgebildet. Thompson hatte als erster 1959 einen Artikel geschrieben, The New Left. Und dann kriegt er Antwort aus den USA, das sind die Gründungsdokumente der Neuen Linken gewesen. Wir wollen eine internationale Neue Linke. Das war eine Linke, die mit sozialen Bewegungen verbunden war. Später wurde die Zeitschrift von anderen Leuten übernommen, dann wurde das so eine Bleiwüste, New Left Review, da waren nie wieder Ostermarschabzeichen drauf abgebildet. Es waren nie mehr Bilder innen drin, sondern das sah dann so aus, wie eine theoretische Zeitschrift aussehen muss. Und Schluss mit Bewegung. Das heißt, die Bewegung änderte ihre Form. Diese Ideen liefen nun über den Atlantik. Und wir trafen uns auf der Sozialistischen Jugendinternationale. Und da wusste ich, dass es in den USA zwei Verbände gab. Es gab eine sozialistische Partei, das wird keiner glauben. Und die hatten einen Jugendverband, Young People's Socialist League, YPSL. Da waren so wichtige Leute wie zum Beispiel der erste Armutsforscher Michael Harrington. Der gehörte dazu. Eindrucksvoller, sehr, sehr lieber Mensch aus New York. Und der Students for a Democratic Society. Und als ich das Stipendium bekam, damals flog man noch nicht, man schiffte sich in den Niederlanden ein auf einem Schiff und da waren auch die anderen Fulbright-Stipendiaten alle und dann, wenn man in New York ankam, hatte man sich schon so ein bisschen sozialisiert. Und dann war der erste Weg natürlich zum Büro for Students for a Democratic Society. Da traf ich die Leiter davon, das war Al Haber und Dick Flex. Später waren es bekannte Grassroots-Propagandisten. Und dieser Verband war es dann später gewesen, der diese große Massenbewegung sozusagen fokussiert hat. In den 60er Jahren hat sich immer weiterentwickelt. Aber die hatten ja quasi schon alle ihre Erfahrungen aus der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Ja, das ist eben das, was die deutschen Intellektuellen nicht so viel gemacht haben. Ne? Also das haben wir auch gemacht, aber die jugendbewegten Deutschen haben auch solche Sachen gemacht. Aber dadurch, dass im Süden diese Bewegung der Schwarzen war, das hat dazu geführt, dass Leute wie Tom Hayden und andere sind nach Süden getrennt und haben da als Sozialarbeiter an der Seite der schwarzen Bewegung gearbeitet, haben sehr viel Zeit im Knast verbracht und sich juristisch auseinandergesetzt, haben Wähler registriert, haben Basisarbeit gemacht und 1966, da sind sie über den Fluss gegangen, von New York ist ja auf einer Insel, Manhattan nach Westen, nach New Jersey und haben in Newark ein Stadtviertel organisiert. Das hat Tom Hayden gemacht und der ist Social Worker geworden. Übrigens, das ist das, was Barack Obama auch 12 Jahre in Chicago gemacht hat. Und Barack Obama sagt ja, er wollte das Gute von 68. Damit hat er noch viele Leute remobilisiert jetzt. Das Entscheidende ist, dass man dahin geht, wo die Leute wohnen und Community Organizer wird, mit denen was organisiert. Und das ist eine Tradition, da ich dachte, das könnten wir in Deutschland auch brauchen. Das zweite war Kennedy-Zeit. Die hat uns Mut gemacht. Das war anders als im Kalten Krieg unter Eisenhower oder so, wo jeder verdächtigt worden ist. Es gab eine Bewegung Turn Towards Peace und gegen Bombshelters, also gegen Bomben. Da verkauften die große Bunker. Jeder sollte in seinem Kleingarten hinten noch einen Bunker haben, weil demnächst die Atombombe fallen würde und so. Es gab einen rechtsradikalen amerikanischen Senator, Barry Goldwater, der hatte die Parole Drop the Bomb on Havana Now. Also das hatte ja die Revolution in Kuba gegeben und Fidel Castro und Che Guevara waren da in der Regierung. Wir haben nur die Atombombe, warum schmeißen wir die dann nicht einfach drauf, dann ist der Spuk zu Ende. Also das waren schon ziemlich abenteuerliche Sachen. Und da erhob sich die akademische Jugend und nach der amerikanischen Tradition mit so einer populistischen, und das ist eine demokratisch-populistische Tradition, es gab auch mal eine demokratisch-populistische Partei in dem Land, die hat diese Tradition wieder aufgegriffen. Die Students for a Democratic Society waren die Jugendsektion des Bundes für industrielle Demokratie, League for Industrial Democracy. Das ist also praktisch für Wirtschaftsdemokratie. Also ich hatte nochmal nachgeguckt, Upton Sinclair gehört zu den Mitgründern, ja. Jack London. Das ist ein ganz ehrenwerter linksbürgerlicher Verein und man hat damals versucht, links von den beiden Hauptparteien der USA, vor allem auf die radikalen Pharma und andere gestützte Volkspartei, zu gründen, mit erheblich guten Wahlergebnissen im Mittelwesten. Und die hießen Populist Party. Und daher kam das. Und gleichzeitig hat es in Roosevelt ja ein Riesenwachstum der Industriegewerkschaften gegeben. Und die Brüder Ruther, bei uns bekannt unter dem Namen Reuter, Walter Reuter und sein Bruder, die waren die Leiter dieser United Automobile Workers in dem Congress of Industrial Organizations. Und das war eine Organisation, mit der auch von der deutschen IG Metall viel Kontakt war. Das machte Hans Matthöfer von der IG Metall aus, der später Bundesminister war. Die hatten eine Art Aufklärungsorganisation und die hieß League for Industrial Democracy. Wir hatten wieder eine Jugendsektion und das war Students for Democratic Society. Das heißt, dieser Verband war ganz eng noch an die Gewerkschaftsbewegung, aber sie waren nicht so dogmatisch marxistisch, ja, sondern sie hatten diesen amerikanischen Antikapitalismus übernommen, die Allmacht des Kapitals in Schach zu halten durch demokratische Regierungskontrollen und so weiter, sozusagen ein gebändigter Kapitalismus. Das war die Auffassung. Wenn man so sagt, SDS aus Westdeutschland trifft den amerikanischen SDS, worin bestand dann die gegenseitige Beeinflussung? Oder war das eher so, dass man sagt, also ja, da haben sich Leute gefunden, die doch mehr oder weniger ähnliche Traditionen aufweisen? Also wir waren in Frankfurt besonders und in Göttingen und anderswo sowas wie Rätesozialisten. Da hatte Peter von Erzen einen nicht zu überschätzenden Beitrag. Er hatte dieses Buch über die Räterevolution von 1918 geschrieben. Das hatten wir nicht gelesen, aber da gab ja Artikel und so weiter. Und da kam die Idee auf, man kann von unten Wirtschaftsdemokratie machen, von den alltäglichen Leuten her. Diese basisdemokratischen Ideen waren in ganz Europa sozusagen ein Wahrzeichen der Linken geworden. Nun entdeckten wir, dass es in den USA auch so eine Tradition gab. Ja, dass die USA ursprünglich von solchen Leuten sogar gegründet worden war, die aus Europa rausgingen, die selbstverwaltete Kommunen, selbstverwaltete Betriebe gründen wollten und so weiter. Und dass die Leute noch da waren. Dieses Port-Huron-Manifest, das ist in der Zeit entstanden, wo ich auch da war und ich habe auch einen Beitrag dazu geleistet, ein Kapitel, war ein Versuch, diese Kritik dieser Zeit zusammenzufassen in einer Art Manifest. Und hier ist erst eine ganz massive Kapitalismuskritik und vor allem eine Kritik an dem militärisch-industriellen Komplex, dass das Militär und die Industrie sozusagen eine Art Vollbeschäftigungsprogramm hatten um den Preis großer Kriegsgefahr. Und gleichzeitig eine unglaubliche Machtkonzentration des konzentrierten Kapitals, was die Demokratie in Frage stellt. Also die Demokratiekritik, dann Parteinahme für die Dritte Welt, also alle die Dinge, Bewegungen, die wir hatten. Das heißt, es war eine große Integrationstheorie, die aufgestellt worden ist. Und die hatten eine Parole und die kommt direkt von denen. Die hieß Participatory Democracy, also Beteiligungsdemokratie. Später sagte man Zivilgesellschaft, aber das versteht man noch schlechter als dieses Wort Participatory Democracy, das heißt Demokratie von unten oder Graswurzeldemokratie. Und das akzeptierten wir als gemeinsamen Nenner für alles, was wir wollten. Also so viel direkte Demokratie wie möglich und so viel Staat wie nötig. Die Grundidee ist ja noch aus der anarcho-syndikalistischen Tradition, die haben wir uns auch angeeignet, wo man sagt, natürlich kann man auch nationale Koordination, das ist nicht alles in idyllischen kleinen Kommunen, dafür hat man den Föderalismus. Man braucht keinen starken zentralstaatlichen Apparat, sondern die einzelnen Einheiten, die Kommunen föderieren sich, also so eine Art demokratisches Gegenkonzept entwickelt. Und das steht in diesem Manifest. Und die wollten sich auf die Bewegungen, auf die Volksbewegungen der Schwarzen, der Friedensbewegung und die Stadtteilarbeit in Amerika stützen und beriefen sich auf die alten demokratischen Traditionen der USA, die es ja nun auch gab. Und das war der Aufbruch, in dem wir uns befanden. Und nun hatten wir parallele Bewegungen und es entstand eine gemeinsame theoretische Konzeption, wie dieser Gesellschaft entgegenzutreten war. Und das hat mich schrecklich aufgeregt und begeistert, ja, also da mitzumachen. Und die Amerikaner, die hatten zwar die UNO da, die wussten viel über die Dritte Welt, aber sie wussten sehr wenig über Europa, den Kalten Krieg. Ach, Berlin, die Mauer und so, schön oder nicht schön. Aber sie hatten wenig Vorstellungen darüber. Und der Berliner SDS, ich glaube, es war Klaus Meschkat, die haben einen Text gemacht, der das nochmal klar machte. Wir sind für Abrüstung auf beiden Seiten und für Disengagement der Blöcke, weil dadurch auch der Druck des Kalten Kriegs und die autoritären Tendenzen geringer wird. Und das würde Protest und demokratischen Bewegungen in den Ländern wieder mehr Luft geben, sodass allmählich eine Demokratisierung auch im Osten und auch im Westen eine stärkere Demokratie wieder eintreten könnten. Dieser Textteil ist von mir, sonst sind die Texte alle von Tom Hayden. Es ist also so ein Stück internationales Manifest schon gewesen. Aber das wurde nicht in Deutschland übersetzt. Dieses lebendige, bewegungsnahe, das war, was so Leuten wie mir gefallen hat. Wir kamen ja aus der Jugendbewegung und da konnten wir das wieder machen, ja, und das fortsetzen. Und wir haben das Theoretische und das Bewegungsnahe eigentlich auch immer miteinander verbunden. Und das ist auch so gelaufen. Namen wie Urs Müller-Plantenberg war Vorsitzender des Bundesverbands der Deutschen Pfadfinder. Das gleiche gilt für Eckhard Krippendorf, später ein wichtiger Politikprofessor für internationale Beziehungen. Beispielsweise Plantenberg, wichtig für Dritte Welt und vor allem Lateinamerika. Das heißt also, diese Bewegungsorientierung hat uns gleichzeitig auch gedanklich bewegt. Der SDS hatte in Frankfurt eine sehr rege internationale und auch historische Aufarbeitung der unorthodoxen, direktdemokratischen Tendenzen der Arbeiter- und Volksbewegung gemacht. Wir haben alle gewerkschaftliche Bildungsarbeit gemacht. Und wir hatten so die Strategie, das war vielleicht naiv, in der SPD Arbeitnehmerinteressen wieder stärker zu machen. Das war Peter von Oertzens Parole. Da hatten wir schon eine Basis, auch in den Jugendverbänden, die Falken und Naturfreunde. Der SDS wuchs auch in der Zeit, wo wir den Gruppenvorstand hatten, ist er von 60 auf 150 Mitglieder angewachsen. Von etwa 63 bis 64, 65 haben wir uns mehr als verdoppelt. Und wir haben die Leute auch integriert, wir haben sehr viele theoretische Arbeitsgemeinschaften. Ich weiß noch, eine meiner ersten Arbeitsgruppen, die hat Oskar Neck geleitet, über Lenin und den russischen Kapitalismus. Wir haben uns den Kopf zerbrochen über den russischen Kapitalismus von 1900. Oskar hatte uns erzählt, wie toll Lenin das analysiert hätte und wie genial das gewesen wäre. Und gleichzeitig haben wir aber auch angefangen, uns mit Lenin kritisch auseinanderzusetzen. Aber wir sind nicht aus der Uni richtig rausgekommen. Diese Situationisten, Kunzelmann, Langhans und so, die waren dann in der SDS-Gruppe. Mit denen habe ich Kontakt aufgenommen. Ich war ja noch lange Gruppenvorsitzender von Frankfurt. Das ist die Rolle, die dann später Karl gehabt hat. Und wir haben gesagt, wir müssen zusammenarbeiten. Ich hatte nicht die gleichen Auffassungen, aber nicht ganz andere. Wir brauchen mehr Action. In Berlin war das Gleiche. Der SDS in Berlin, wie Meschkat und andere, haben gesagt, da gibt es jetzt Lütke und andere, wir sollten die aufnehmen in den SDS. Und sehen das, weil wir dann ein junges aktionistisches Element in den SDS reinbekommen. Und das haben sie auch getan, gegen Widerstand. Das heißt, die SDS-Gruppen haben sich selbst zu diesen spontanen Bewegungen hin entwickelt. Das kann man wohl sagen. Und wir haben auf der Delegiertenkonferenz von 1965 dieses Bündnis zum ersten Mal gehabt. Da saß hier Dutschke und dann saß da Kunzelmann. Und ich weiß nicht, ob Langhans da schon da war und andere. Und dann haben wir eine Fraktion, sogar eine Mehrheit auf der Delegiertenkonferenz des SDS gehabt. Wir hatten aber keinen für den Bundesvorstand zum Kandidieren, sodass der Verband als Ganzer noch konservativ geleitet blieb ein weiteres Jahr. Mehr so auf Staat und Partei zielend. Wir waren mehr auf Gewerkschaft und Bewegung, wenn man das mal so einfach ausdrücken soll. Wir wollten mehr Aktivität von unten. Das hat uns getrennt. Ich habe damals einen Artikel geschrieben in der SDS-Zeitschrift im Juni 65, Strategie der direkten Aktion. Das war eigentlich ein kommunikationssoziologischer Aufsatz, hatte aber einen sehr fetzigen Anfang und Schluss. Und die meisten lesen ja nicht ganze Artikel, sondern nur diesen Anfang und den Schluss. Und der spaltete richtig den Verband. Und das hatte ich nicht gewollt. Ich hatte immer geglaubt, das sind Argumente, man kann sich einigen. Die Formel partizipatorische Demokratie, das müssen doch alle einsehen. Nein, du hast mit den Münchnern hinter meinem Rücken hast du Kontakt gehabt. Wer war das? Schauer. Ich mochte den eigentlich, also ein bisschen autoritär. Ich habe auch Differenzen mit den Münchnern ausgetragen. Also wir haben uns auch gestritten, aber sozusagen in Freundschaft. Und das wollte der mir nicht glauben, sondern hatte meint, ich wäre zu den Anarchisten übergelaufen und die wären Feinde des Marxismus und so weiter. Damals waren wir schon alle in Frankfurt Schüler von Peter von Oertzen. Wir meinten, es gibt ja auch noch einen anderen Marxismus und der wäre nicht so autoritär und deswegen könnten wir da auch noch dazugehören. Und da war der Verband gespalten und die Frankfurter Gruppe war aber auf der linken Seite. Das Zentrum der Traditionalisten war Marburg bei Professor Abendroth. Die setzten auf Partei und Staat und wir auf Gewerkschaft und Bewegung. Dazu gehörte mit der Zeit dann auch die Schüler- und Lehrlingsbewegung, die Sponti-Bewegung. Und ich glaube, dass die Sponti-Bewegung in Westdeutschland ganz stark frankfurterisch bis in die Sprache hinein beeinflusst war. Zum Beispiel Monika Mitscherlich-Seifert hatte dann die antiautoritären Kindergarten gegründet. Das hat Schule gemacht. Und dann gab es auch Frauengruppen, also Kommunen waren nicht die Leute, die sich nackt an die Wand stellten. Also da waren wir alle zu geschamig für. Aber man hat halt zusammen eine Wohnung gemietet. Ja, und da passierte natürlich das zwischen Studenten, was immer passiert, ja, wenn die sich kennenlernen. Also da ist sie auch persönlich und körperlich näher gekommen, aber das machen Studenten sowieso immer. Und das ist dann nur sozusagen in einer legitimen Ebene gehoben worden. Das, Sexualität ist nicht mehr schlimm. Da gab es einen Bundesvorsitzenden, Raimund Reiche des SDS, wir haben ja Wilhelm Reich gelesen, gesagt, wir brauchen eine sexuelle Befreiung. Das hat ausgestrahlt. Das hat wirklich Alltagsveränderungen mit auf den Weg gebracht. Also waren wir irgendwann aus dem Elfenbeinturm rausgekommen und wir wussten nicht, wie uns geschah und wir hatten plötzlich diese Massenresonanz.